Yes, we do. Querfunk loves you. Ein neuer Schub. Die Geschwindigkeit, mit der die Corona-Krise weltweit wirtschaftliche und soziale Verheerungen anrichtet, ist beispiellos. Der wirtschaftsliberale Nachrichtendienst Bloomberg warnt bereits vor Aufständen und Revolutionen. In armen Ländern, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, werden die Folgen der Covid-19-Pandemie Hungerkatastrophen auslösen. Auch in dieser Krise wird sich der Kapitalismus auf Kosten der Armen und Ausgebeuteten durchsetzen. Die politische Weltordnung könnte sich durch die Pandemie dennoch verändern. In den Reaktionen auf die Pandemie manifestieren sich Ansätze einer neuen Ordnung. Der Ordnung des Katastrophenstaats. Und damit guten Abend bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Heute werden wir 8 essayistische Beiträge hören. In der ersten Stunde von Rainer Trampert, Anton Landgraf, Karl Melchers und Axel Berger. Und in der zweiten Stunde von Christian Stock, Anton Landgraf, Bernhard Pirkel und Johannes Hauer. Die Beiträge sind noch von 2020, aber wohl immer noch aktuell. Die Coronaviren kommen wie fremde Wesen aus einem Science-Fiction-Comic auf die Erde, um uns zu beseitigen, für Kapitalvernichtung zu sorgen, Disparitäten zu vertiefen, die Deglobalisierung, den Protektionismus, die Rückkehr in den Schoß der Nation, die Erosion von Staatenbündnissen, die Verschiebung der Machtverhältnisse, die Mutation von Menschen in Krankheitserreger zu beschleunigen und uns über Mängel unseres Systems aufzuklären. Zum Beispiel, dass die Wirtschaft trotz technischer Intelligenz kollabiert, wenn die Arbeitskräfte krank werden oder in Quarantäne sind, dass der Markt so raffiniert ist, dass er, wenn der Tod näher rückt, die Preise für Atemschutzmasken um 3000% anhebt, oder dass der Kapitalismus in der Krise nur mit Verstaatlichung und Planwirtschaft zu retten ist, weil marktkonforme Instrumente versagen. Volkswirte hören das nicht gern und drängen auf ein schnelles Ende des Lockdown, damit die Routine solche Gedanken verdrängen möge und weil die Wirtschaftsleistung sonst um 5% sinken könnte. Genauso viel ginge verloren, wenn es keine Unfälle mehr gäbe und die Aufträge für neue Autos, Flugzeuge, Reparaturen, Pflege, Reha, Medikamente, Rollstühle, Treppenlifte, Beerdigungen wegfielen. Der Volkswirt ist einer der vielen Experten, von denen man vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt. Man kannte nur Klimaforscher und Harald Lesch. Nun sitzen in den Talkrunden Virologen, Epidemiologen, Ökonomen, Mediziner und Ethiker. Ein Experte will nicht, dass wir uns infizieren, dem anderen kann das nicht schnell genug gehen, wegen der Herdenimmunität, die freilich in Slums, wo 100 Menschen ein Wasserloch benutzen, schneller zu haben wäre. Einer plädiert für Kontaktsperre, der Volkswirt für deren Aufhebung, weil er gehört haben will, dass Menschen, die nicht arbeiten, sich das Leben nehmen. US-Präsident Trump warnt vor der hohen Zahl an Selbstmorden. Und in der FAZ rufen Wirtschaftsexperten dazu auf, den Schutz der Risikogruppen nicht höher zu gewichten als die Schäden, die der Wirtschaft zugefügt würden. Der Hintergedanke: Wer zuerst wieder loslegt, erwirbt einen Konkurrenzvorteil. Die Verantwortlichen riskieren aber eine neue Seuchenwelle und ihren Ruf. Deshalb wird der risikoadaptierte Exit bevorzugt, bei dem nur die Alten weggesperrt werden, obwohl sie fit sind wie noch nie. Nahezu keine Talkrunde im Fernsehen kommt ohne Clemens Fuest vom IFO-Institut aus. Wir können nichts daran ändern, dass unsere Industrie nun mal Autos herstellt und keine Masken. Doch, man könnte sie enteignen und der Produktion für das Gesundheitswesen mehr Platz einräumen. Warum fehlen Geräte und Schutzanzüge nur in Krankenhäusern und nie in Automobilfabriken? Weil die Lohnzusatzkosten, mit denen das Proletariat das Gesundheitswesen finanziert, den Profit schmälern. Und weil Länder wie Italien, Spanien und Griechenland in der letzten Krise die Ausgaben für Kranke um ein Drittel zu kürzen hatten, damit deutsche Lieferanten auch Profit aus der Gewährung von Krediten ziehen können. Im Fernsehen kündigt die Moderatorin einen wahnsinnig emotionalen Mutmachsong an. Der deutsche Musiker Sebel singt das Coronavirus-Lied. Es ist scheißegal, ob arm oder reich, könnte es sein, dass es uns alle zusammenschweißt. Mich und AfD-Politiker? Ein furchtbarer Gedanke. Nein, das Virus macht nicht gleich. In Deutschland werden 2 Billionen Euro in die Wirtschaft gepumpt. In Ecuador liegen in Säcken gehüllte Leichen am Straßenrand, weil das Geld für Särge fehlt. In Indien sind Millionen Wanderarbeiter auf dem Weg nach Hause. In Brasilien, Venezuela, Peru haben bis zu 70% der Menschen ihre informelle Arbeit als Straßenverkäufer, Touristenfahrer, Prostituierte verloren. Investoren transferieren ihr Geld in den sicheren Norden. In Afrika wird die Hälfte der Arbeitsplätze verschwinden und die Todesrate hochschnellen. Armeen bereiten sich auf ihre Einsätze gegen Armuts- und Verzweiflungsaufstände vor. Für Milliarden Menschen ist Gesundheit eine unbezahlbare Privatsache. Schon das US-Gesundheitswesen ist ein klassisches Profitsystem, dem man nicht ausgeliefert sein möchte. Es leistet wenig und ist mit 17% des Bruttoinlandsprodukts das teuerste der Welt. In Deutschland und Frankreich beträgt der Anteil jeweils 11%. Solange alles gut geht, schrieb Karl Marx, agiere die Konkurrenz als Brüderschaft. Sobald es sich aber nicht mehr um Teilung des Profits handelt, sondern um Teilung des Verlustes, suche jeder seinen Anteil zu verringern und dem anderen auf den Hals zu schieben. Die Konkurrenz verwandelt sich dann in einen Kampf der feindlichen Brüder. Bereits vor der Corona-Krise wurde die Welt vom Niedergang der westlichen Weltherrschaft, dem Aufstieg Asiens und dem Kampf der USA und China um die Hegemonie in Atem gehalten. In der Finanzkrise blickte der alte Kapitalismus in den Abgrund, während China, Singapur, Taiwan, Malaysia und Indonesien bereits zuvor eine nachholende Industrialisierung größten Maßstabs in Gang setzten. China platzt heute aus den Nähten wie die USA und Deutschland vor 1914 und nie ging die Ablösung einer Weltmacht lautlos über die Bühne. Die Corona-Krise wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Die USA rechnen bis zum Sommer 2020 mit 40 bis 50 Millionen Arbeitslosen, die den Niedergang der dortigen Mehrwertproduktion anzeigen. Ihr Handelsbilanzdefizit belief sich 2019 auf 950 Milliarden US-Dollar. In dieser Größenordnung hat das Ausland den USA Produktion, Einkommen, Profit und Steuern abgenommen. Die Hälfte davon China. Die USA reagieren wie 1929 mit der Rückkehr zum Protektionismus, um die Basisindustrien zu reanimieren und die Entfaltung ihrer Konkurrenten China und EU zu bremsen. Sie geben die Rolle als Weltpolizist und Schutzpatron der westlichen Demokratien auf und ziehen ihre Truppen ab. Der Rückzug erleichtert die chinesische Expansion und schafft Spielräume, in denen sich Mittelmächte wie der Iran oder die Türkei oder Milizen austoben. Die krisenbedingt sinkende Ölnachfrage und der Wirtschaftskrieg, den Saudi-Arabien gegen Russland angezettelt hat, haben einen Ölpreisverfall ausgelöst, der nicht nur Venezuela, Ecuador, Nigeria und den Irak in den Ruin treibt, sondern auch Russland, dessen Staatseinnahmen stetig gesunken sind. Geblieben sind jedoch die Aufwendungen für Kriege und militärische Provokationen, sowie die Kosten für Putins Oligarchenkapitalismus, der die Öleinnahmen in die EU transferiert, um dort renommierte Fußballclubs und andere nutzlose Dinge zu erwerben. Wegen des drohenden Ruins ist der russische Präsident offenbar bereit, die von Saudi-Arabien gestellten Bedingungen, wie zum Beispiel eine Begrenzung der Fördermenge, zu erfüllen. In einem ähnlichen Selbstzerstörungsmodus befindet sich der Iran. Er muss mit schwindenden Öleinnahmen seine Kriege in Syrien, im Jemen und im Irak und die atomare Aufrüstung bezahlen und das Loch stopfen, das die Pandemie reißt. Während Russland seine Großmachtträume begraben muss, schlüpft China in die verwaiste Rolle des Patrons, der seine Schutzbefohlenen zwar ausbeutet, sie aber auch beschützt, wie der Ritter im Mittelalter. Mit der Belt and Road Initiative, auch Neue Seidenstraße genannt, bindet China Staaten in Asien, Europa, Afrika und Amerika an sich, gibt ihnen Kredite für den Bau von Häfen, Straßen, Flughäfen und Staudämmen, die natürlich von chinesischen Unternehmen errichtet werden, versorgt sie mit medizinischen Artikeln und verkauft diesen Raubzug als welthistorische Gesundheitsmission. Das Risiko hält sich in Grenzen, weil die Investitionsobjekte bei Zahlungsverzug in chinesisches Eigentum übergehen. Wie der Hafen von Piräus in Griechenland, der heute einer der größten chinesischen Umschlagplätze in Europa ist. In Europa kooperieren Italien, Griechenland, Polen, Portugal und 12 südosteuropäische Staaten mit China. Siegessicher erklärte Chinas Botschafter in Frankreich, Liu Xiaoye, die stümperhafte Bewältigung der Pandemie in den USA und in der Europäischen Union mit dem ineffektiven Individualismus und Egoismus des Westens. Er droht, China werde den französischen Präsidenten Macron daran hindern, eine vereinte europäische Front gegen China zu bilden. Das chinesische Erfolgsmodell, das auf der industriellen Produktion für den Rest der Welt, der Bereicherung der Eliten, niedrigen Löhnen und dem komplexen Überwachungssystem basiert, gerät ins Schlingern, wenn die Exporte schrumpfen, die Stabilisierung der bau- und kreditlastigen Wirtschaftsstruktur nicht gelingt oder Separatismus das Land zerreißt. Thierry Breton, EU-Kommissar für den Binnenmarkt, geht davon aus, dass die Kontinente nach der Krise unabhängiger voneinander sein werden, die Produktion von medizinischen Gütern sich von Asien lösen werde. Auch Autokonzerne wie Peugeot oder Volvo werden ihre Lieferketten überdenken. Den Kampf der Kontinente vor Augen engagiert Macron sich für eine europäische Großmacht. Wir müssen unsere nationale und europäische Souveränität zurückerobern. Diese Seidenstraße darf nicht einer neuen Hegemonie den Weg bereiten, durch die jene Länder, durch die sie verläuft, zu Vasallen werden. Auch der EU-Außenbeauftragte Borrell aus Spanien warnt vor dem chinesischen Ringen um Einfluss durch Selbstinszenierung und eine vermeintliche Politik der Großherzigkeit. Aber aus der EU wird so bald kein funktionsfähiger Machtblock entstehen. Im Gegenteil, der historische Nachteil, dass sie nicht als Nation, sondern nur als Konglomerat konkurrierender Nationalstaaten operiert, wiegt wegen der Krise noch schwerer. Jeder ist sich mehr denn je selbst der Nächste. Grenzen werden geschlossen, die vernetzte Just-in-Time-Produktion wird blockiert, die Renationalisierung treibt die Bildung von Diktaturen voran, die sich weiter separieren. In Ungarn ist das Militär in Großbetriebe eingerückt, Polen verwandelt sich in einen autoritären Staat, viele Länder werden in der Krise abgehängt, weil die Einnahmen aus dem Tourismus und den Rücküberweisungen ihrer Wanderarbeiter fehlen und ihre Zulieferbetriebe stillstehen. In Italien rufen Matteo Salvini von der rechtsextremen Partei Lega und die Faschistin Giorgia Meloni zum Bruch mit der EU auf. Salvini bekräftigt seine Abscheu und Verachtung für dieses Europa. Sollte nach Großbritannien auch Italien aus der EU austreten, wäre diese am Ende. Deshalb entschuldigt die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sich ständig wegen unterlassener Hilfeleistung. Als Europa wirklich füreinander da sein musste, haben zu viele nur an sich selbst gedacht. Doch Italien ist nicht an verbalen Zuwendungen gelegen, sondern an Eurobonds, Corona-Bonds, die von Frankreich und den Südeuropäern gefordert, von Deutschland, Österreich und den Niederlanden aber abgelehnt werden. Deutschland sagt Ja zu Liquiditäts- und Konjunkturhilfen, die dem deutschen Export nützen, und Nein zur Gemeinschaftshaftung, die schwachen Staaten zinsgünstige Kredite verschaffen würden. Denn Deutschland will seinen Zinsvorteil und die Kontrolle über die Haushaltsführung anderer Länder nicht aufgeben und befürchtet, dass zu Hause erneut eine Kampagne gegen faule, vergnügungssüchtige Südeuropäer entflammt, wie in der Finanzkrise. Deutschland steckt in der Klemme. Es braucht Europa als Absatzmarkt und Produktionsstätte. Doch der naturwüchsige Prozess, in dem Kapital in rentable Regionen wandert und unrentable entleert, gefährdet die Mehrwertproduktion in deutschen Absatzgebieten, sodass jene Staaten ihre Rechnungen ohne Alimentierung nicht bezahlen können. Ein Teufelskreis. Um den Schaden zu beheben, will Deutschland ganz Europa in ein Profitcenter verwandeln. Dafür müssten andere EU-Staaten aber Wertmasse aus sozialen Sektoren in profitable Wirtschaftszweige umlenken und Arbeitskräfte noch härter ausbeuten. Das ist kaum zu schaffen, weil die niedrigen Lohnstückkosten in Deutschland auf den Attributen Fleiß, Disziplin und Gehorsam aus Feigheit vor dem Herrn beruhen, die man nicht über Nacht erwirbt. Anderen EU-Staaten fehlen die Mittel, um ihr Kapital mit 2 Billionen Euro und der Übernahme der Lohnkosten, zum Beispiel durch Kurzarbeitergeld, zu unterstützen. Und wohl auch die Kultur, mit der sich eine maximale tägliche Arbeitszeit durchdrücken ließe, wie es die Bundesregierung nach dem Ende des Lockdown offensichtlich plant. Auch Deutschland rüstet sich für die Schlacht der Kontinente. Es will feindliche Übernahmen von Firmen, die bedeutend sind für die Nation, die technologische Souveränität und die Infrastruktur durch Staatsbeteiligungen abwehren. Und während Transatlantika orientierungslos sind, betreibt Außenminister Maas gemeinsam mit Macron die Hinwendung zum Iran unter Umgehung der US-Sanktionen. Er werde nicht nur über eine unabhängige Iran-Politik reden, sondern die Möglichkeiten schaffen, tatsächlich Geschäfte abzuwickeln. Die humanitären Gründe, mit denen Thomas Oppermann die Aufhebung der Sanktionen begründet, sind vorgeschoben. Denn humanitäre Hilfslieferungen sind von den Sanktionen ausgenommen. Und die deutsch-französische Annäherung an den Iran wird an keine humanitäre Bedingung geknüpft, etwa an die Einstellung der iranischen Kriegshandlungen, den Verzicht auf atomare Aufrüstung und die Abkehr vom Ziel, Israel zu vernichten. Es geht allein um die Loslösung von den USA, um Geschäfte und das Vordringen im Nahen Osten. Kaum hatte Markus Söder von einem Charaktertest gesprochen, ordneten die Regierungen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern an, dass nur noch Eingeborenen der Aufenthalt in ihren Ländern gestattet sei. Sofort rannten Holsteiner los, um Hamburger Rentnerinnen und Rentner, die in ihrer Nachbarschaft eine Zweitwohnung als Altersruhesitz besaßen, zu vertreiben und sie bei der Polizei zu denunzieren. In Plön demolierten sie Autos mit Hamburger Kennzeichen und sangen danach auf ihren Balkonen Beethovens Ode an die Freude. Ein Leser schrieb an das Hamburger Abendblatt: Als Hamburger erlebe ich hier in Niebüll unglaubliche Szenen. Nachbarn, mit denen man jahrelang freundschaftlich Tür an Tür gelebt hat, patrouillieren durch die Straßen, um Hamburger aufzuspüren. Man wird bepöbelt und angefeindet. Ich bin entsetzt. Beide Bundesländer stellten Grenzposten auf, die Autofahrer, Radfahrer und Spaziergänger zur Umkehr zwangen, obwohl die Länder gähnend leer sind. Der Fremdenhass, der sich, wenn kein Migrant zur Hand ist, gegen Nachbarn des eigenen Stammes entlädt, hat Tradition. Als 1945 Ostflüchtlinge nach Schleswig-Holstein kamen, wetterte der Flensburger Landrat Johannes Tietje: Dass wir Schleswig-Holsteiner ein eigenes Leben führen, das in keiner Weise sich von der Mulattenzucht ergreifen lassen will, die der Ostpreuße nun mal im Völkergemisch getrieben hat. Vor Dörfern mahnten Schilder: Die Laus ist dein Feind. Ostflüchtlinge können Fleckfieber auf dich übertragen. Virusängste und sonstiger Verdruss lassen sich vortrefflich auf Sündenböcke projizieren. In Ungarn und Bulgarien gelten Roma als Virenträger. In Social-Media-Kanälen geht es zurück ins Mittelalter. Corona ist die Waffe der Juden. Auch in der EU schreitet die Entfremdung voran. Italiener fühlen sich von Deutschen verraten. Deutsche befürchten, ihr Geld könne in dunklen Kanälen des Südens verschwinden. Im Saarland werden Franzosen angefeindet. Ökonomie und Ethik zerbröseln synchron. Obwohl der Kapitalismus ein supranationales Europa mit offenen Grenzen benötigt, klebt das Bewusstsein an der Kleinstaaterei oder verbarrikadiert sich im Dorf. Die ökonomischen Disparitäten wachsen. Grenzschließung und Renationalisierung behindern die europäische Arbeitsteilung, verteuern Produktion und Konsum, stellen den Binnenmarkt in Frage. Das Nebeneinander von Demokratien und Diktaturen nimmt der Europäischen Union das Argument der Menschenrechte. Mit Ungarn in den eigenen Reihen lassen sich Russland und China nicht glaubwürdig kritisieren. Für Linke fällt auch in dieser Krise nichts ab. Kommunismus ist ohnehin schwer, wenn keiner ihn will. Und durch Kontaktsperren, Heimatpflege und die eigene Nähe zu Putin und Keynes wird er nicht leichter. Aber das Gerede, dass das Böse auf der Welt nicht vom Kapitalismus käme, sondern von der Globalisierung und dem Neoliberalismus, wird verstummen, weil der Absturz des Welthandels das Leben keinen Deut verbessert und die Schuldenberge zur Rettung des Kapitalismus, die Generationen abzutragen haben, keynesianischen Ursprungs sind. Auch die Grünen werden ausgebremst, weil das Bewusstsein das Virus als unmittelbare Bedrohung wahrnimmt und die Klimakatastrophe nur als entfernte Möglichkeit. Und die Deutschen mächtig stolz darauf sind, dass Angela Merkel, Markus Söder und Jens Spahn die Krise fast so gut meistern wie Xi Jinping. Was noch vor kurzem undenkbar schien, ist plötzlich möglich. Innerhalb weniger Wochen eskaliert die Wirtschaftskrise, die droht, selbst die Great Depression in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu übertreffen. Die Finanz- und Eurokrise vor rund einem Jahrzehnt mutet dagegen fast wie ein harmloses Geplänkel an. Ich fürchte, diese Rezession wird die Mutter aller Rezessionen, sagte Gabriel Felbermeier, der Präsident des Kieler Institutes für Weltwirtschaft, dem Handelsblatt. Der OECD-Generalsekretär José Ángel Gurría mahnte, die sogenannte Corona-Krise sei der dritte und größte wirtschaftliche, finanzielle und soziale Schock des 21. Jahrhunderts und erfordere moderne weltweite Anstrengungen, vergleichbar mit dem Marshallplan und dem New Deal zusammen. Die Warnungen sind mehr als angebracht, denn die Kombination aus Nachfragerückgang und Angebotsrückgang legt weltweit die Wirtschaft lahm. Wie gravierend dieser Effekt ist, zeigt sich an den Börsen. Noch nie fielen die Indizes in so kurzer Zeit so tief. Der DAX verlor innerhalb von 4 Wochen rund 40%. An den Handelsplätzen in New York oder Tokio sieht es nicht viel anders aus. Und die Gegenmaßnahmen zeigen bisher wenig Wirkung. Wie zuletzt bei der Finanzkrise 2008 senkten die Zentralbanken weltweit ihre Leitzinsen. Doch das hielt nur wenige Tage vor. Die Kurse fielen weiter. Seit klar ist, dass der wirtschaftliche Ausnahmezustand noch monatelang anhalten kann, haben sich die Prämissen geändert. Millionen Menschen können nicht mehr arbeiten und somit auch kein Einkommen mehr erzielen. Vor allem Selbstständige und Beschäftigte im Dienstleistungsgewerbe sind betroffen. In der Industrie fallen massenhaft Aufträge weg. Unternehmen wie VW oder BMW stellen die Produktion ein. Die Bundesregierung hat 156 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie abzumildern. Zusätzlich will der Bund Garantien im Umfang von 600 Milliarden Euro bereitstellen. Damit summieren sich die staatlichen Hilfen gegen die Folgen der Corona-Krise auf über 750 Milliarden Euro. Die sogenannte schwarze Null, also ein ausgeglichener Staatshaushalt, bislang ein Fetisch deutscher Finanzpolitiker, ist damit passé. Zum ersten Mal seit langem stiegen im März 2020 die Zinsen für die deutschen Staatsanleihen. Die Zeiten, in denen Deutschland als sicherer Ort für Kapitalanleger galt, scheinen sich dem Ende zuzuneigen. Vorbei sind auch die Zeiten, in denen die Europäische Kommission strikt an den Defizitkriterien für die Euro-Staaten festgehalten hat, ohne sie jedoch in vollem Umfang durchsetzen zu können. Weil in allen EU-Staaten wegen der Hilfsmaßnahmen die Schulden erheblich steigen, droht eine ähnliche Lage wie zuletzt 2008, als Griechenland und Spanien kurz vor dem Staatsbankrott standen. Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, erklärte deshalb, dass der Verpflichtung zum Euro keine Grenzen gesetzt sind. Eine neue Staatsschuldenkrise soll um jeden Preis verhindert werden. Mit ihren nahezu unbegrenzten Staatsanleihenkäufen hat die Europäische Zentralbank den Weg für zinsgünstige Konjunkturprogramme in bislang ungekannter Höhe freigemacht. Alle Stabilitäts- und Schuldenkriterien, die jahrelang unerbittlich verteidigt wurden, sind damit Makulatur. Schulden zu machen gilt jetzt nicht mehr als Eingeständnis staatlichen Versagens, sondern als Gebot der Stunde. Das zeigt sich auch in einem Aufruf, den die wichtigsten deutschen Ökonomen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlichten. Darin fordern sie die EZB dazu auf, einen europäischen Fonds in Höhe von 1 Billion Euro einzurichten, um die Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen. Gemeinschaftsanleihen sind jetzt notwendig, um die Kosten der Krise auf viele Schultern zu verteilen, heißt es darin. Unterzeichnet wurde der Aufruf auch von dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, das bislang gemeinsame Anleihen vehement abgelehnt hat. Die EU-Kommission zieht bereits die Einführung von sogenannten Corona-Bonds in Erwägung. Bislang sperren sich allerdings die Nordeuropäer, angeführt von Deutschland und den Niederlanden, gegen diese Pläne. Noch einen Schritt weiter geht die Bank of England, die nun unbegrenzt Geld auf den Markt werfen will, wie ihr Präsident Andrew Bailey ankündigte. Britische Unternehmen können sogenannte Commercial Papers ausgeben, die die Bank mit neu ausgegebenem Geld kauft. Bislang erwarb die Zentralbank Schuldpapiere nur über den Anleihenmarkt, um den Eindruck zu vermeiden, sie würde Staaten und Unternehmen unmittelbar finanzieren. Jetzt kommt die Notenpresse direkt zum Einsatz. Ein radikaler Wandel vollzieht sich auch in den USA, wo Präsident Trump angekündigt hat, allen US-Bürgern einen Scheck in Höhe von 1.200 US-Dollar zu senden, vorausgesetzt, sie verdienen weniger als 99.000 US-Dollar im Jahr. Zudem sind umfangreiche Hilfen für Unternehmen vorgesehen, die unter der Corona-Krise leiden. Insgesamt beträgt das Finanzvolumen der Hilfsprogramme rund 2 Billionen US-Dollar. Das Vorhaben kommt dabei dem sogenannten Helikoptergeld sehr nahe. Als solches bezeichnet man Geld, das die Bürger erhalten, ohne Gegenleistungen erbringen oder besondere Kriterien erfüllen zu müssen, um den Konsum anzufachen. Die Idee stammte ursprünglich von dem neoliberalen Ökonomen Milton Friedman, der sie bereits Ende der 60er Jahre formulierte. Seiner Ansicht nach sollte das Geld von der Zentralbank zur Verfügung gestellt werden, um die Rolle des Staates zu minimieren. Im Gegensatz dazu sollen die geplanten Zahlungen zwar aus dem laufenden Haushalt finanziert werden, faktisch ist dies jedoch nur möglich, wenn sich die US-Regierung weiter verschuldet. Am Ende wird auch hier die Notenpresse zum Einsatz kommen. Diese Art der Staatsfinanzierung ist eine wirtschaftspolitische Kehrtwende, weil sie die Abhängigkeit der Staatshaushalte von Kreditgebern und Gläubigern außer Kraft setzt. Früher oder später, so das Credo der meisten Ökonomen, müsse bei einer unkontrollierten Erhöhung der Geldmenge unweigerlich eine Hyperinflation einsetzen. Die Erfahrung aus der vergangenen Finanzkrise scheint dies aber nicht zu bestätigen. Damals pumpten die Regierungen in den USA und in Europa mehrere Billionen Euro in den Finanzsektor. Die Aktienkurse und die Immobilienpreise stiegen, weil die Kapitalbesitzer und Unternehmen die zinslosen Kredite bevorzugt in diesen Bereichen investierten. Kaum verändert hat sich hingegen, allen Prophezeiungen zum Trotz, die Inflationsrate. Der US-Regierung wird auch kaum etwas anderes übrig bleiben, als Geld flächendeckend zu verteilen. Ein signifikanter Teil der Bevölkerung hat weder Zugang zu einer ausreichenden Gesundheitsversorgung noch zu Sozialleistungen. Ohne Unterstützung durch die Regierung werden Millionen US-Bürger, die aufgrund der Corona-Krise ihre Arbeitsplätze verloren haben oder verlieren werden, kaum dauerhaft leben können. Eine überaus beunruhigende Aussicht in einem Land, in dem viele Bürger derzeit nicht nur Toilettenpapier, sondern auch Waffen hamstern. Praktisch über Nacht entdeckt die US-Regierung daher den Sozialstaat. Ein neuer Gesetzentwurf schreibt nun landesweit die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall vor. Ein in der Geschichte der USA fast beispielloser Vorgang. Die bescheidenen Leistungen der Arbeitslosenversicherung sollen steigen und Bürger ohne Krankenversicherung Zuschüsse erhalten. Noch vor kurzem plante die Regierung, die Sozialleistungen zu kürzen, um den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko zu finanzieren. Jetzt geben die Republikaner ihren jahrzehntelangen Kampf gegen bessere Sozialleistungen auf und wollen die Entwürfe in Warp-Geschwindigkeit, so der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat Mitch McConnell, in die Tat umsetzen. Die Pläne entsprechen in einigen Punkten den Forderungen, mit denen die demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und Bernie Sanders in den Wahlkampf ziehen. Gut möglich, dass wegen Covid-19 einige ihrer zentralen Vorhaben nun ausgerechnet von jenem Präsidenten verwirklicht werden, der sie bislang so vehement bekämpft hat. Souverän ist, wer über die Ausgangssperre entscheidet. Diese Definition kann dem Verständnis des Katastrophenstaats allein noch nicht gerecht werden. Aber sie bezeichnet eine derzeit entscheidende Tendenz, wie dieser sich inmitten der Covid-19-Epidemie im beschleunigten Verfahren konsolidiert. Regierungen, die mal eine schärfere, mal eine abgeschwächte Variante der Ausgangssperre wählen, um die rasante Verbreitung des Virus einzudämmen, gelten als stark und handlungsfähig, ergo souverän. Ihr Beispiel setzt andere Regierungen unter enormen Druck, es ihnen gleich zu tun. Wer mit der Entscheidung, die Ausgangssperre zu verhängen, zögert, gilt als schwach. Dieser Eindruck verstärkt sich mit jeder neu festgestellten Covid-19-Infektion sowie mit jedem weiteren an der Krankheit Verstorbenen. So entfaltet sich eine globale politische Dynamik, in der im Dominoeffekt weltweit die Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt und die Landesgrenzen geschlossen werden. Zugleich werden gigantische finanzielle Ressourcen bereitgestellt, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie abzumildern und die gegen sie ergriffenen umfangreichen Maßnahmen zu finanzieren. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sprach wiederholt von der Möglichkeit, der Staat könne Firmen ganz oder teilweise übernehmen, um sie vor dem Ruin zu retten. Frankreichs Präsident Macron sprach in einer Rede an die Nation sogar von der Notwendigkeit, die Kontrolle über unsere Ernährung, unseren Schutz, die Gestaltungsfähigkeiten unseres Lebensrahmens der Logik des Marktes zu entziehen. Die kostenlose Gesundheitsversorgung, unabhängig von Einkommen, Stellung und Beruf, und der Sozialstaat seien keine Lasten, sondern wertvolle Güter, unverzichtbare Trümpfe, wenn das Schicksal zuschlägt. Die zwei wesentlichen Tendenzen lassen sich somit zum einen als repressiv und zum anderen als wirtschaftslenkend oder sozialstaatlich bezeichnen. Im öffentlichen Leben wie in der Wirtschaft soll der Staat eine wesentlich stärker intervenierende Rolle einnehmen. Entsprechende Vorschläge hätten in den meisten westlichen Demokratien bis vor kurzem noch als abwegig gegolten. Diese beiden Tendenzen widersprechen einander theoretisch nicht einmal. Auch wenn man bislang in den meisten westlichen Demokratien Befürworter stärkerer Einschränkungen des öffentlichen Lebens der Rechten, Verfechter von Umverteilung und staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft der Linken zugeordnet hätte. Weitgehend abgeschottete Länder, in denen nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Privatwirtschaft autoritär geführt wird, gibt es längst, etwa Belarus. Diese entsprachen nach westlichem Verständnis lange Zeit nur nicht der Norm, sondern galten eher als internationale Parias und Nachzügler im globalen Trend zur liberalen Demokratie. Einen Staat wie Belarus, der unter seinem Präsidenten Lukaschenko wirkt, als hätten ihn Alexander Gauland und Sarah Wagenknecht gemeinsam nach dem Genuss von sehr viel Wodka entworfen, kann man jedoch schon länger nicht mehr als Außenseiter bezeichnen. Zur sogenannten illiberalen Demokratie tendieren längst auch Staaten der EU. Mittlerweile blickt man nicht mehr so kritisch auf die letzte Diktatur Europas. Doch der Katastrophenstaat und die internationale Ordnung, die er schaffen könnte, würde er zur neuen Norm, ist mit der illiberalen Demokratie nicht gleichzusetzen oder zu verwechseln. Regierungen, die sich jetzt dazu genötigt sehen, die Bürgerrechte einzuschränken, tun dies oft nur unter Demonstration äußersten Widerwillens. Dies wurde wohl bei niemandem deutlicher als bei der deutschen Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Fernsehansprache, in der sie die Bevölkerung ermahnte, sich an die beschlossenen Maßnahmen zu halten und zugleich vor den möglichen Konsequenzen warnte. Ganz anders reagiert Ungarns rechtsnationalistischer Ministerpräsident Orbán. Seine Regierung veröffentlichte am 20. März 2020 einen Gesetzentwurf, der es ihm ermöglicht, im Rahmen eines Notstands von möglicherweise unbegrenzter Dauer per Dekret zu regieren. Der Entwurf sieht vor, dass die Regierung den am 11. März wegen der Epidemie verhängten Notstand ohne Zustimmung des Parlaments unbegrenzt verlängern kann. Insbesondere in den illiberalen Demokratien Osteuropas ist ein Interesse der Regierungen erkennbar, die Pandemie zur Festigung der eigenen Herrschaft und zum weiteren Abbau der Demokratie zu nutzen. Aber nicht alle jener Regierungen, die der US-Senator Bernie Sanders als die autoritäre Achse bezeichnete, reagieren auf die gleiche Weise. Brasiliens Präsident Bolsonaro und US-Präsident Trump, die beide offenbar nicht in der Lage sind, das volle Ausmaß der Krise zu erfassen, tendieren eher dazu, die Bedrohung herunterzuspielen. Vor allem wohl, weil sie Einschränkungen des öffentlichen Lebens als schädlich für die Wirtschaft und damit ihre Popularität erachten. Unbeholfen reagieren die autoritären Ethnonationalisten in Westeuropa, die derzeit nicht an der Macht sind. In Italien wird Salvinis rechtsextreme Partei Lega weitgehend ignoriert. In Deutschland zeigt die AfD sogar Auflösungserscheinungen. Beide sind sie offenbar weit besser darin, sich in Kämpfen gegen imaginäre Bedrohungen wie Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen oder den Genderismus zu profilieren. Sie verstummten just, als die von ihnen geforderte Grenzschließung tatsächlich erfolgte, angeordnet von Politikerinnen und Politikern, denen sie stets Entscheidungsschwäche vorgeworfen hatten. Derzeit ist der Einfluss westeuropäischer Rechtspopulisten so gering wie schon lange nicht mehr. Das allerdings könnte sich ändern, falls Merkel und Macron mit ihrer Politik auf Dauer keine Erfolge erzielen sollten. Der Katastrophenstaat unterscheidet sich noch in einer anderen Hinsicht von der illiberalen Demokratie. Dies betrifft vor allem eine Frage, die derzeit noch gar nicht beantwortet werden kann, von der aber entscheidend abhängt, welche der beiden Tendenzen sich als stärker erweisen wird. Werden die Nationalstaaten nur im Eigeninteresse handeln oder so etwas wie ein System gegenseitiger Unterstützung etablieren? Die illiberalen Demokraten wollen von internationaler Zusammenarbeit nichts wissen. Wer Menschheit sagt, will betrügen, lautet ein Bonmot, das dem autoritären Staatsrechtler Karl Schmitt zugeschrieben wird. Italien wartete aber auch vergeblich auf die Solidarität nicht von Rechtsnationalisten regierter EU-Staaten. Einiges deutet darauf hin, dass der Kampf gegen Covid-19 und dessen wahrscheinlich kolossalen wirtschaftlichen und sozialen Folgen auf Dauer nicht durch geschlossene Grenzen und Ausgangssperren gewonnen werden kann. Es ist denkbar, dass die Länder des globalen Nordens sich einigeln und eine Umverteilung einleiten, um ihre ausgeschlachteten Sozial- und Gesundheitssysteme wiederherzustellen. Ob das wirtschaftlich möglich ist, bleibt fraglich. Eine Weltwirtschaftskrise von bisher ungekanntem Ausmaß könnte die Folge sein, die Tendenzen zum Katastrophenstaat nur noch verstärken würde. Der Form nach ist das, was hier als Tendenz zum Katastrophenstaat bezeichnet wurde, stets als zwar einschneidende, aber temporäre Maßnahme gedacht. Niemand will dauerhaft seine Bevölkerung unter Ausgangssperre stellen, auch nicht die Kommunistische Partei Chinas. Es liegt aber in der Logik des Ausnahmezustands, dass dieser zwar die Normalität wiederherstellen soll, in der Praxis aber etwas anderes bewirkt. Die Notstandsmaßnahmen können sich durch eine lange Geltungsdauer verfestigen. Die globale Situation könnte nach dem Ende der Krise, zu deren Bekämpfung die Maßnahmen einmal ergriffen wurden, so anders sein als zuvor, dass eine Rückkehr zur alten Normalität nicht mehr denkbar ist. Der Katastrophenstaat löst nicht im Handumdrehen das System des demokratischen Rechtsstaats ab, der noch vor nicht allzu langer Zeit als das globale Vorbild einer sinnvollen staatlichen Verfasstheit galt. Doch die Reaktionen auf die Covid-19-Pandemie führen unterschiedlichste gesellschaftliche und weltpolitische Tendenzen gewissermaßen im Zeitraffer zusammen. Und wie der Katastrophenstaat, der jetzt über alle Länder und Kontinente sein Haupt erhebt, am Ende aussehen wird, ist alles andere als ausgemacht. Wahrscheinlich wird er in den einzelnen Staaten recht unterschiedliche Formen annehmen. In Ländern, in denen die Demokratie institutionell und kulturell fester etabliert ist, wird er weniger autoritär ausfallen. Ob die nun versprochenen sozialstaatlichen Maßnahmen verwirklicht werden, hängt nicht nur von Ressourcen ab, sondern auch davon, ob die prekären Klassen in der Krise Formen finden, für ihre Ansprüche nötigenfalls auch zu kämpfen. Es ist sehr gut möglich, dass der Katastrophenstaat sich in der gegenwärtigen Krise noch gar nicht vollständig entwickeln wird. Er kann auch in Teilen zurückgenommen werden, je nachdem, wie schnell man die Covid-19-Epidemie in den Griff bekommt. Diese Entwicklungen lassen sich nicht vorhersagen, wohl aber sind sie beeinflussbar. Die Zukunft bleibt wie immer ungeschrieben. And I'm not looking for anything. Well, not really. You see, I know what I need. I just haven't got it yet. But I just have to close my eyes, and I can almost taste it. The fresh air of freedom. I just have to close my eyes. Mai 2020 schlug die französische Website Darwin Nutrition Alarm. 57% der Französinnen und Franzosen hätten während des rigide gehandhabten Lockdowns um durchschnittlich 2,5 Kilogramm an Gewicht zugenommen, teilten die Betreiber der Ernährungsberatungsseite mit. Ein ähnliches Bild ergibt sich in Italien. Um 18% seien dort während der fast zweimonatigen Ausgangssperre im März und April 2020 die Ausgaben für Lebensmittel gestiegen. Trotz der Schließung von Restaurants, teilte der Bauernverband Col Diretti mit. Durchschnittlich rund 2 Kilogramm habe jeder Einwohner dadurch an Gewicht zugelegt. Und auch aus China hatte bereits Mitte April die staatliche Nachrichtenagentur besorgt vermeldet, dass gar 73% der 3000 in Wuhan und Umgebung befragten Erwachsenen angegeben hätten, zugenommen zu haben. Die Gründe sind in allen drei Ländern dieselben und wenig überraschend. Mangelnde Bewegung und eine nicht verringerte, sondern eher gesteigerte Nahrungsaufnahme in der häuslichen Isolation. Während also in den Zentren der Weltökonomie für viele Menschen eine Diät anstehen dürfte und in den kommenden Monaten und Jahren vermehrt mit dem Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Arthrose oder Bluthochdruck gerechnet werden muss, stellt sich die Situation in der Peripherie völlig anders dar. Schon Ende April 2020 hatte David Beasley, Leiter des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, vor einer drohenden Katastrophe, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, gewarnt. Während wir jetzt eine Corona-Pandemie erleben, so der ehemalige Gouverneur von South Carolina, ist die Welt am Rande einer Hungerpandemie. Beasley bezog sich dabei auf eine kurz zuvor in Rom vorgestellte Studie, der zufolge weitere 135 Millionen Menschen mit schwerem oder extremem Hunger konfrontiert und aufgrund des Coronavirus bis Ende 2020 zusätzlich 130 Millionen Menschen an die Schwelle des Verhungerns gedrängt werden könnten. Unter den 36 Ländern, für die ein teilweise dramatischer Anstieg der Hungernden erwartet wird, sind der Jemen, Indien, Afghanistan, Pakistan, Kenia, der Sudan und eine ganze Reihe westafrikanischer Staaten. Dort könnte auch die Anzahl unterernährter Kinder um bis zu 20% steigen. Eindringlich warnte die Direktorin des Welternährungsprogramms, Lauren Landis, vor verheerenden Verlusten an Leben, Gesundheit und Produktivität für die heranwachsende Generation. Die Corona-Krise trifft mit voller Wucht auf eine bereits sehr fragile Ernährungssituation, teilten Oxfam, CARE und viele weitere internationale Nichtregierungsorganisationen in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Es sei zu erwarten, dass mehr Menschen infolge der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sterben würden, als an der Krankheit selbst, heißt es darin. Schnelle Hilfe tut also Not. 2 Milliarden US-Dollar soll das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten daher sammeln, um die Ernährungskrise zumindest ansatzweise in den Griff zu bekommen. Bis zu 600 Millionen Euro will allein das deutsche Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zusätzlich zu den 200 Millionen Euro aus dem regulären Etat des Corona-Sofortprogramms durch einen Nachtragshaushalt bereitstellen. Ob dies reichen wird, ist zu bezweifeln, denn die Ursachen des Hungers sind so vielschichtig und die Probleme so tiefgreifend, dass an eine wirkliche Lösung kaum zu denken ist. So ist ein Ende der Kriege und Bürgerkriege, etwa im Jemen, in Afghanistan oder Syrien, nicht in Sicht. Hinzu kommt die schlimmste Heuschreckenplage seit Jahrzehnten. Von der arabischen Halbinsel bis nach Zentralasien und vor allem in Ostafrika sind auf mehr als 2 Millionen Hektar Agrarfläche die Ernten zerstört oder geschädigt worden. Allein für Ostafrika schätzt die Welthungerhilfe die Zahl der infolge der Plage Hungernden auf bis zu 25 Millionen Menschen. Schon dies hatte zu einer Verteuerung der Lebensmittelpreise geführt, insbesondere auf den regionalen Märkten. Diese Entwicklung ist durch die Covid-19-Pandemie weiter verstärkt worden. Bereits im März 2020 hatten diverse nahrungsmittelexportierende Staaten Ausfuhrbeschränkungen bis hin zu kompletten Stopps beschlossen, was die Lebensmittel global verknappte und zu einem schnellen Preisanstieg führte. Vietnam, der drittgrößte Reisexporteur der Welt, hat im März einen kompletten Exportstopp für das Getreide verfügt, ebenso Kasachstan für Weizen. Russland führt kein verarbeitetes Getreide mehr aus und hat die Verkäufe von Weizen, Gerste oder Mais stark reduziert. Bereits zu Beginn der Krise hatte Abdolreza Abbasian, der leitende Ökonom der Welternährungsorganisation, vor einer globalen Nahrungsmittelkrise durch Verknappung des Angebots und Panikkäufe solventer Staaten gewarnt. Genau so kam es trotzdem. In Europa, den USA, aber auch diversen arabischen und asiatischen Staaten wurden Lebensmittel in großem Maße aufgekauft und eingelagert. Wenn auch regional sehr unterschiedlich, sind die Weltmarktpreise für Fleisch und Käse in den Monaten März bis Mai um durchschnittlich 17% gestiegen, die für Obst und Gemüse um 14% und 26%. Selbst an den US-amerikanischen und europäischen Terminmärkten waren schon im März die Weizenpreise um 6 bzw. über 10% gestiegen. Und dies, obwohl die USA als weltgrößter Produzent ebenso wie viele EU-Staaten gar nicht auf Importe angewiesen sind. Viele ärmere Länder leiden besonders unter dem Zusammenbruch von internationalen Lieferketten, obwohl das vorhersehbar war. Schon Mitte März hatte der Chefökonom der Welternährungsorganisation Cullen gewarnt, es müsse alles getan werden, um diese Lieferketten intakt, flexibel und effizient zu halten, die durch die Kommerzialisierung der Landwirtschaften und der mit ihr einhergehenden Förderung des Anbaus von Monokulturen an Bedeutung für die Ernährungssicherheit gewonnen haben. Doch weil das nicht geschah, mussten in den USA oder Europa große Mengen verfaulter, liegen gebliebener Lebensmittel vernichtet werden, etwa Kartoffeln in Belgien oder Gemüse in Frankreich oder den Niederlanden. In den USA mussten etwa 10% der produzierten Milch weggekippt werden. Um die Folgen dieser Entwicklung zu erkennen, lohnt ein Blick nach China, dem größten Importeur von Nahrungsmitteln. Dort stiegen bereits im Februar 2020, amtlichen Zahlen zufolge, die Nahrungsmittelpreise um durchschnittlich über 20%, die für Schweinefleisch gar um über 130%. Diese Preissteigerungen treffen vor allem in Afrika eine Bevölkerung, die wegen der Pandemie-Maßnahmen zusehends verarmt. Auch wenn kaum aktuelle Zahlen vorliegen, dürften insbesondere im informellen Sektor, in dem etwa in Indien 80% der nichtbäuerlichen Erwerbstätigen schuften, hunderte Millionen Menschen ihr Einkommen verloren haben. Schulschließungen nehmen zudem vielen Kindern ihre einzige sichere Mahlzeit am Tag. Nach den Zahlen des Welternährungsprogramms betrifft dies weltweit annähernd 370 Millionen Kinder, 300 Millionen davon in Afrika. Dabei wären eigentlich genügend Nahrungsmittel vorhanden. Die weltweite Produktion von Reis und Weizen, den wichtigsten und meistgehandelten Grundnahrungsmitteln, soll nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums den Rekordausstoß von 1,26 Milliarden Tonnen erreichen. Allerdings geht die Behörde auch davon aus, dass 470 Millionen Tonnen davon zunächst gelagert würden, was die Preise auf hohem Niveau halten und zu allerlei Marktspekulationen Anlass geben dürfte. Und so könnte die Spaltung der Welt in der Nachpandemiekrise sich sehr deutlich zeigen. Den Abspeckkuren für die Bewohner industrialisierter Länder und für die Privilegierten weltweit könnten wie 2007 und 2008 Hungerrevolten der Verdammten dieser Erde gegenüberstehen. Matthias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe, ist angesichts der Corona-Krise so pessimistisch wie schon lange nicht mehr. Wir müssen damit rechnen, dass die Zahl der Hungernden auf über 1 Milliarde steigen wird. Für Arme sei die Gefahr, an Hunger zu sterben, bedrohlicher als das Virus selbst. Nahezu alle Fachleute aus dem humanitären Bereich teilen diese Befürchtung und begründen sie so. Die Corona-Krise trete zu bereits bestehenden Krisen hinzu und verschlimmere sie wie ein Brandbeschleuniger das Feuer. Beispiel Ostafrika. Schon in den vergangenen Jahren haben unter anderem vom Klimawandel begünstigte Dürren und andere Extremwetterereignisse die kleinbäuerliche Bevölkerung in existenzielle Nöte gestürzt. Anfang 2020 verwüstete in Kenia eine Heuschreckenplage die Ernten. Soziale Sicherungssysteme, so es sie denn gab, sind kaputt gespart worden, teils durch Versagen der einheimischen herrschenden Klassen, teils aufgrund von Auflagen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds. Doch nun verschlimmert die Pandemie alles noch in ungeahntem Ausmaß. Ausgangssperren und fehlende Transportmöglichkeiten verhindern, dass Felder bestellt werden. Lokale Märkte sind geschlossen und auch andere Absatzmöglichkeiten entfallen. Die Nachfrage aus den Industriestaaten ist geschrumpft. Rücküberweisungen von Arbeitsmigranten kommen nur noch spärlich, denn gerade im Billiglohnsektor verloren viele ihren Job. All das stürzt Millionen Menschen in Armut und damit in Mangelernährung und Hunger. Schon vor der Corona-Krise war sich die Fachwelt einig, Hungerkrisen sind menschengemacht, anders als es die Rede von Naturkatastrophen und Pandemien glauben macht. Hunger beruht heutzutage in erster Linie auf einem Verteilungsproblem, nicht auf einem Produktionsdefizit. Global stellt die Landwirtschaft genug Lebensmittel her, um alle Menschen ausreichend zu versorgen, auch wenn es lokal und regional zu krisenbedingten Rückgängen kommt. Selbst in Zeiten der Pandemie ließen sich temporäre Engpässe durch ein kluges Nahrungsmittelmanagement relativ leicht beheben. Die Corona-Krise offenbart einmal mehr das eklatante Versagen des Weltmarkts, dem die sogenannte internationale Gemeinschaft selbst in existenziellen Fragen wie Hungerbekämpfung vertraut. Dieser keineswegs freie Weltmarkt hat am Überleben einer in die Überflüssigkeit gezwungenen Armutsbevölkerung kein Interesse. Es rechnet sich nicht und ist nicht systemrelevant. In der Corona-Krise werden Billionen Euro und Dollar verteilt, wenn es den dominanten Wirtschaftszweigen der Industrieländer nützt. Die in der Entwicklungszusammenarbeit Engagierten müssen hingegen weiter um das ohnehin schon armselige Ziel dieser Länder bangen, 0,7% des Bruttoinlandsprodukts für Entwicklungshilfe aufzuwenden. Dabei könnte mehr Geld durchaus helfen. Viele Hilfsorganisationen sind im vergangenen Jahrzehnt dazu übergegangen, den von Armut und Hunger getroffenen Menschen Bargeld zu geben, damit sie sich etwas zu essen oder andere essentielle Dinge kaufen können. Das wirkt effektiver als viele gut gemeinte Projekte zur landwirtschaftlichen Entwicklung und ermöglicht überdies mehr Selbstbestimmung. Doch bei der Hungerbekämpfung mangelt es an Bereitschaft zum Wumms. Selbst einen kreuzbraven CSU-Politiker wie Entwicklungsminister Gerd Müller macht das wütend. Er beklagte Ende April 2020, die Welt habe trotz der Corona-Krise noch immer falsche Prioritäten. 2019 wurden nahezu 2000 Milliarden Dollar für Rüstung ausgegeben. Es fehlt am Willen der Weltgemeinschaft. Zum Vergleich: Das World Food Program der Vereinten Nationen bekam im selben Jahr gerade einmal 8 Milliarden US-Dollar an Zuwendungen. Jedes Jahr muss das World Food Program erneut um die freiwilligen Beiträge der Regierungen betteln. Und es sind bei weitem nicht nur die UN-kritischen USA, die bremsen, sondern auch die EU-Staaten. Bis heute ist kein einziger Cent zusätzlich zur Krisenbekämpfung in die Entwicklungs- und Schwellenländer geflossen, ärgert sich Müller. So schwer es einem als Kritiker deutscher Entwicklungspolitik fällt, man kann dem CSU-Minister nur zustimmen, wenn er zuspitzt. Und deshalb ist Hunger Mord, wenn wir zuschauen und nicht entschieden helfen. Jede große Krise bringt Bilder hervor, die im kollektiven Gedächtnis haften bleiben. Während der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts waren es Aufnahmen von halb verhungerten Gestalten, die vor Suppenküchen auf eine Mahlzeit warten. Heute könnte es das Motiv der schier endlosen Autoschlangen sein, die sich in vielen US-Gemeinden vor der Ausgabe von Lebensmittelpaketen bilden. Die Great Depression ist das einzige Ereignis, mit dem sich die aktuellen Geschehnisse halbwegs vergleichen lassen. Fast scheint es so, als handelt es sich um ein Déjà-vu. In den vergangenen 12 Jahren hatte man manchmal das Gefühl, als würde die Welt die Zeit von 1918 bis 1939 noch einmal erleben. Aber wie von einem vergesslichen Studenten erzählt, der die Ereignisse durcheinander bringt, schrieb der Wirtschaftsjournalist Neil Irwin in der New York Times. Diese Ära zeichnete sich auch durch einen weltweiten finanziellen Zusammenbruch, den Aufstieg autoritärer Regierungen, das Auftauchen einer neuen wirtschaftlichen Supermacht, damals die Vereinigten Staaten, heute China, und eine Pandemie aus, wenn auch nicht in dieser Reihenfolge. So sehr sich die Ereignisse ähneln mögen, so sehr gibt es doch auch einige wesentliche Unterschiede. Insbesondere die Schnelligkeit, mit der sich die derzeitige Krise abspielt, ist frappierend. Während vergangene Rezessionen teils mehrere Jahre benötigten, um ihre fatale Wucht zu entfalten und noch länger, bis ihre Folgen verarbeitet waren, handelt es sich heute um einen Crash of Speed. Innerhalb weniger Tage fuhren die Börsen Verluste von bis zu 40% des Handelsvolumens ein, wurden Vermögenswerte in einem historisch einmaligen Ausmaß vernichtet. Diese unglaubliche Geschwindigkeit weckt allerdings auch bei so manchen die Hoffnung, dass sich die Wirtschaft ebenso schnell wieder erholen könnte. Kaum wurden Lockerungen des Ausnahmezustands in Aussicht gestellt und tauchten erste Berichte über gegen Covid-19 erfolgversprechende Medikamente auf, stiegen die Aktienkurse. Schon zeichnet sich ab, wer von der Krise profitiert und wer verliert. Unternehmen, die für die Wirtschaft unter Bedingungen des Social Distancing wichtig sind, erzielen Umsatzrekorde. Wer seinen Lebensunterhalt hingegen durch persönliche Dienstleistungen verdient, muss um die eigene Existenz bangen. Selbst wenn sich einige Branchen erholen sollten, wird man in anderen Sektoren vergangene Verluste nicht mehr kompensieren können. Ein Autokauf mag sich vielleicht auf das kommende Jahr verschieben lassen, aber niemand wird sich dreimal die Woche die Haare schneiden lassen, um entgangene Friseurbesuche auszugleichen. Für Millionen Beschäftigte, die über keine nennenswerten Rücklagen verfügen und in Staaten ohne nennenswerte Sozialsysteme leben, wird die Krise daher zur persönlichen Katastrophe. Noch nie zuvor stieg in den USA die Arbeitslosenzahl in einem derart extremen Ausmaß. Aus 5 Millionen Erwerbslosen wurden binnen Wochen 22 Millionen. Im Laufe des Jahres 2020 wird erwartet, dass eine Arbeitslosigkeitsquote von bis zu 30% erreicht wird. Ähnliche Prognosen gibt es auch für Großbritannien und einige europäische Länder. Diese Zahlen ähneln jenen der großen Depression oder werden sie vermutlich sogar noch übertreffen. Die staatlichen Reaktionen fallen jedoch anders aus. Während vor allem die europäischen Regierungen damals mit rigiden Sparmaßnahmen auf den Börsencrash reagierten und damit die Wirtschaftskrise erst richtig befeuerten, legen die wichtigsten Industriestaaten heutzutage riesige Hilfsprogramme auf und brechen, wie Großbritannien, mit bislang heiligen Grundsätzen der Geldpolitik. So stellt die britische Notenbank Unternehmen und Regierung direkt frisch gedrucktes Geld zur Verfügung. Die Notenbanken, allen voran die US-amerikanische Federal Reserve, fluten die Welt regelrecht mit Liquidität. Nur diese Interventionen verhinderten im März 2020 den völligen Zusammenbruch des globalen Finanzsystems, wie der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze in seinen Beiträgen darlegt. Die Maßnahmen sind zwingend notwendig, weil die Pandemie einen einmaligen Effekt erzeugt. Die Krisen der vergangenen Jahrzehnte wurden von maroden Banken ausgelöst, die keine Kredite mehr vergeben konnten und damit nach und nach die restliche Wirtschaft lahmlegten. Im derzeitigen Ausnahmezustand brechen jedoch Angebot wie Nachfrage gleichzeitig ein. In den Industrieländern ging die Produktion um bis zu 40% zurück, während kaum jemand noch etwas kaufen will. In China sank im Februar 2020 der Autoverkauf um etwa 80% im Vergleich zum Vorjahresmonat. In vielen anderen Wirtschaftszweigen war die Entwicklung ähnlich. Im Gegensatz zu vergangenen Finanzkrisen nutzt es also wenig, allein für die Liquidität der Banken zu sorgen. Ebenso wichtig ist es, die grundlegenden Leistungen des Staats zu garantieren und die Kaufkraft der Konsumenten zu stützen. Als systemrelevant gelten plötzlich nicht nur Banker und Finanzanalysten, sondern auch die Angestellten eines Supermarkts oder Pflegekräfte. Nur so ist es zu erklären, dass die US-Regierung plötzlich Lohnfortzahlungen und Zuschüsse zur Krankenkasse für prekär Beschäftigte finanziert, wenn auch nur zögerlich und widerwillig. Die Maßnahmen sind unerlässlich, weil die Krise eine Weltgesellschaft trifft, deren soziale Gegensätze in den vergangenen Jahrzehnten exorbitant gewachsen sind. In den USA reichen die Geldreserven bei rund einem Drittel der Bevölkerung gerade mal bis zur nächsten fälligen Lohnzahlung. Millionen verfügen über keine oder nur eine rudimentäre Krankenversicherung oder verlieren sie, sobald sie arbeitslos sind. Angaben des Economic Policy Institute zufolge hat der reichste Teil der US-Bevölkerung in den vergangenen 3 Jahrzehnten sein Vermögen um 420% gesteigert, während die Reallöhne, von denen die Mehrheit lebt, zurückgingen. Noch schlimmer ist die Lage in den Schwellenländern und in den wenig industrialisierten Regionen. Weltweit werden nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation im 2. Quartal 2020 durch Arbeitszeitverkürzungen und Entlassungen das Äquivalent von 195 Millionen Arbeitsplätzen vernichtet und das Einkommen von weiteren 1,25 Milliarden Menschen drastisch gemindert. Die meisten der davon Betroffenen waren schon vorher arm. Die soziale Quarantäne ohne Aussicht auf Einkommen kommt oft einem Tod auf Raten gleich. Die Angst vor dem Hunger ist dort oft größer als die vor dem Virus. Die meisten Staaten haben sich zudem kaum von der vergangenen Finanzkrise erholt oder sind, wie der Libanon oder Argentinien, faktisch bereits bankrott. Die Währungen der Türkei, Südafrikas und vieler anderer Schwellenländer verlieren gegenüber dem US-Dollar dramatisch an Wert, was ihre Auslandsschulden erheblich verteuert. Rund 90 Staaten haben allein im April um Nothilfe beim Internationalen Währungsfonds nachgesucht, was den Fonds an den Rand seiner finanziellen Kapazitäten bringt. Der Ausnahmezustand hat dabei verdrängt, dass sich bereits vor der Krise auf allen Kontinenten die umfangreichsten sozialen Revolten gegen prekäre Lebensverhältnisse und Korruption seit Ende des Zweiten Weltkriegs ereignet haben, sei es in Chile, Algerien, Frankreich oder im Sudan. Selbst wenn es gelingen sollte, allzu heftige Auswirkungen der Krise zu verhindern oder zumindest einzudämmen, werden sich die sozialen Unterschiede noch verstärken. Covid-19 verschärft die bereits bestehenden Bedingungen der Ungleichheit, wo immer es eintrifft. Schon bald wird dies soziale Unruhen bis hin zu Aufständen und Revolutionen auslösen, prophezeit der wirtschaftsliberale Nachrichtendienst Bloomberg. In nicht allzu ferner Zukunft könnte sich die Frage stellen, wer für die gigantischen Rettungspakete und Hilfszahlungen letztlich aufkommen soll. Es gehört wenig Fantasie dazu, die Sparprogramme, Kürzungen und IWF-Auflagen zu prognostizieren, die kommen werden, wenn die Krise halbwegs überwunden ist. Was aber, wenn die Beschäftigten die erhaltenen Leistungen nicht mehr missen wollen, wenn nicht nur Argentinien, sondern viele weitere Länder den Schuldendienst aussetzen, einfach weil sie überleben wollen? Aber auch eine andere Art der Revolte ist nicht ausgeschlossen. In einigen US-Gemeinden kam es zu bizarren Aufläufen wütender Bürger, die gegen den Shutdown demonstrierten. Sie halten die Pandemie für eine Verschwörung und wollen offenbar lieber ihr Leben riskieren, als weitere wirtschaftliche Schwierigkeiten hinzunehmen. Die Weltwirtschaftskrise trug im vergangenen Jahrhundert zu Faschismus und Krieg bei, aber auch zu neuen Emanzipationsversuchen. Die Geschichte der heutigen Krise ist noch nicht geschrieben. there's someone out there watching all your movements. You get back in the saddle and observe the current position of the sun. And remember, your guide told you the caravan must always move on. Die Methode des selbstreferenziellen Cut-Ups ist zum Markenzeichen Slavoj Žižeks geworden. Gibt sie sonst eher Anlass zum Schmunzeln, erlaubte sie es ihm, als einem der wenigen profilierten internationalen Intellektuellen, einigermaßen adäquat auf das atemberaubende Tempo zu reagieren, in dem sich Politik, Wirtschaft und Alltagsleben aufgrund der Covid-19-Pandemie radikal und vermutlich irreversibel verändern. Als etablierte Just-Milieu-Denker wie Hartmut Rosa noch erbaulich über den Nutzen der Entschleunigung resonierten, brachte Žižek bereits in einem Blogbeitrag den moralischen Abgrund auf den Begriff, den die tödliche Strategie der Durchseuchung darstellt, die unter anderem von Beratern der niederländischen und der britischen Regierung erst verkündet und dann recht rasch, als ob man vor der eigenen Kühnheit erschrocken wäre, wieder zurückgenommen worden war. Ein schizophrenes Verhalten, das einer der von Mark Fisher als mentale Signaturen des Neoliberalismus identifizierten Grundstörungen folgt. Diese Barbarei mit menschlichem Antlitz, die hierzulande eine bunte pluralistische Schar an Anhängern in Feuilleton und Kulturbetrieb hat, Julie C., Teile der FDP und viele mehr, diese Barbarei mit menschlichem Antlitz bedeutet nicht weniger als das Absinken des zivilisatorischen Niveaus unter das Minimum, das die Militärethik setzt, der zufolge auch dann versucht werden soll, das Leben eines verwundeten gegnerischen Kombattanten zu retten, wenn wenig Aussicht auf Erfolg besteht. Alexander Kekulé, einer der medienaffinen Top-Virologen, denen die deutsche Öffentlichkeit gerade so andächtig lauscht, als befände man sich in einer gigantischen Reprise des Milgram-Experiments, stimmte in den Generalbass der liberalen Eugenik ein und warnt gar vor der Preisgabe unserer Kultur und Identität, sollte man die Bemühungen, Leben zu retten, allzu ernst nehmen. Womit er unfreiwillig vielleicht gar nicht so falsch liegt. Mit dem Militärischen ist auch ein dominantes semantisches Feld angesprochen, auf dem sich der politische Diskurs über Covid-19 bewegt. Žižek warnt allerdings davor, die Kriegssemantik allzu wörtlich zu nehmen. Ein Virus ist kein Feind mit Strategien und Plänen, sondern nur ein dummer, selbstreplizierender Mechanismus. Genau diese Eigenschaft ist es aber, mit der Žižek in einer der leider eher raunenden Passagen des Buches das Virus mit einer typisch hegelianischen Wolte zum Weltgeist auf dem Aerosolteilchen adelt. Was sei Geist anderes als eine Infektion mit Gedanken? Eine höfliche, aber deutliche Abfuhr erteilt der Philosoph der Querfront derer, welche die Gefahr durch das Virus herunterspielen und sich auf die Warnung vor einem angeblich drohenden globalistischen Supercoup kaprizieren. Vor allem Giorgio Agamben hatte sich in diesem Sinne geäußert. Seine Einlassungen zum Thema fielen deutlich hinter das Niveau seiner eigenen Theorie zurück. Solche Überlegungen liegen unübersehbar schief. Beispielsweise ist es offensichtlich, dass Staaten infolge der verzögert eingeleiteten, dafür aber einschneidenden Eindämmungsmaßnahmen beispiellose wirtschaftliche Einbußen in Kauf nehmen. Zizek hingegen ist sich der medizinischen Notwendigkeit von Isolations- und Quarantänemaßnahmen bewusst. Auch für eine vernünftige Gesellschaft gäbe es angesichts einer Pandemie vermutlich keine wirklichen Alternativen zu diesen oder ähnlichen Maßnahmen, ohne einen großen Teil ihrer Bevölkerung in Lebensgefahr zu bringen. Zizek kommt auf Maurice Blanchot zu sprechen, dessen Überlegungen zur Möglichkeit globaler nuklearer Vernichtung gerade nicht in apolitischen Prepper-Fantasien vom nackten Überleben mündeten, sondern in einer erneuerten universalistischen Vision der Menschheit im Angesicht der Katastrophe. In diesem Geiste breitet Zizek genüsslich die Ironie des Social Distancing aus. Ausgerechnet die Vermeidung von Kontakten bis hin zur Selbstisolation, deren Klassencharakter er herausstellt, denn dem Proletariat sei sie nicht ohne weiteres möglich, ausgerechnet die Vermeidung von Kontakten sei gerade die adäquate Form globaler Solidarität, welche die Pandemie dem Alltagsleben diktiert. Zizek hält die Tage des Kapitalismus, zumindest in seiner neoliberalen Prägung, für gezählt. Covid-19 habe ihm einen Todesstoß versetzt, er habe es nur noch nicht gemerkt. Wofür Zizek die blumige Metapher der 5-Punkte-Pressur-Herzexplosionstechnik aus Tarantinos Film Kill Bill benutzt, die den Kontrahenten zeitverzögert, aber unweigerlich tötet. Nun mangelt es keineswegs an Kollapsfantasien aus unterschiedlichen politischen Richtungen, nicht erst aber besonders seit Ausbruch der Pandemie. Neonazis, so berichtet Zizek unter Berufung auf das FBI, versuchten die Situation auf ihre Weise zu nutzen und planten, als Feinde identifizierte Gruppen gezielt durch virale Selbstmordattentäter zu infizieren. Wieder andere berauschen sich an postapokalyptischer Bukolik, etwa an den Fake News, aufgrund des Rückgangs des Massentourismus seien Delfine in die Lagune von Venedig zurückgekehrt. Auch in der Linken kursieren Fantasien von reinigenden Gewittern. Der britische Literaturwissenschaftler Benjamin Noyes hat dafür den Begriff des terminalen Akzelerationismus geprägt. Nur durch die Barbarei hindurch könne es zur Regeneration kommen. Und was fällt, das müsse man noch stoßen. Zizeks Gestus hingegen gemahnt an Walter Benjamins Gedanken, Revolutionen seien vielleicht nicht, wie noch Marx meinte, die Lokomotiven der Geschichte, sondern ihre Notbremse. Der Ausnahmezustand war sozusagen schon immer die Konsequenz der zerstörerischen Dynamik kapitalistischer Beschleunigung, die jetzt allem Anschein nach von einer Vollbremsung abgelöst wird. Und die Nonchalance, mit der neoliberale Doxa quasi über Nacht verworfen wurden, von der temporären Verstaatlichung der britischen Eisenbahn bis zu Diskussionen über ein bedingungsloses Grundeinkommen, diese Nonchalance verblüfft tatsächlich. Zizek antizipiert den naheliegenden Einwand abgebrühter Gesellschaftskritiker, dass dies eben die Art und Weise sei, in der der Kapitalismus in der Krise sich selbst rette. Dies leugnet Zizek nicht, es komme aber darauf an, wie der Neustart gestaltet wird. Der Begriff des neuen Kommunismus, den Zizek hier verwendet, ist gemessen am klassischen höchst bescheiden und ohne utopischen Überschwang. Er gewinnt ihn, allein ex negativo, aus den nötigen Transformationen, die die Weltrisikogesellschaft zu ihrer Rettung vor dieser und ähnlichen kommenden Gefahren dringend leisten muss, die aber unter den Maßgaben des kapitalistischen Realismus denkunmöglich waren, etwa der zu einem global koordinierten System allgemeiner Gesundheitsvorsorge. Er wäre nur das Einfache, das schwer zu machen ist. Regierungen in aller Welt haben einem unsichtbaren Feind den Krieg erklärt, dem Virus SARS-CoV-2. Ein Krieg ist eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Menschenkollektiven, ob nun Staaten oder irreguläre Gruppen. Insofern derzeit etwas anderes unter Krieg verstanden werden soll, handelt es sich um einen metaphorischen Krieg. Das Bild des Krieges soll hier zur Orientierung in einer neuen, beängstigenden Situation dienen. Die plötzliche Bedrohung erhält zumindest eine etwas klarere Kontur, wenn man einen bekannten Begriff für sie finden kann. Ob diese Wahl glücklich getroffen wurde, muss ein Blick auf die Schlachtfelder dieses eigenartigen Krieges zeigen. Anfangs versuchten die Regierungen, den viralen Feind als Bedrohung aus der Fremde darzustellen und die Gefahr in ein vermeintliches Außen zu bannen. Als China-Virus, Zitat Trump, wurde die Krankheit einer bestimmten Personengruppe oder einem bestimmten Territorium zugewiesen. Die Angriffe auf asiatisch aussehende Menschen folgen der ersten Zuschreibung, die Auszeichnung von Risikogebieten der zweiten. Als die Epidemie näher rückte, folgte eine Episode, die die feministische Philosophin Wendy Brown als Spektakel der Mauer bezeichnet. Der militärische Schutz der Landesgrenzen als symbolische Inszenierung staatlicher Souveränität und Kontrolle. Der starke Staat schützt die verletzliche Nation vor schädlichen Eindringlingen. Das Szenario ist seit längerem aus der Migrationsabwehr bekannt. Die Aufrüstung der Sprache geht mit der wirklichen Mobilisierung der Truppen einher. Ende April 2020 etwa gaben polnische Soldaten an der Grenze zu Tschechien Warnschüsse auf einen Fußgänger ab, um ihn am Grenzübertritt zu hindern. Doch wie sinnvoll war die Zurschaustellung exekutiver Macht an den Außengrenzen? In Deutschland lagen seit Ende Januar Fälle von Covid-19-Erkrankungen vor. Aufgrund des hochinfektiösen Charakters der Krankheit war davon auszugehen, dass das Virus sich längst ungehindert von etwaigen Maßnahmen an der Grenze im Territorium ausbreiten konnte. Doch durch die Ausweisung diverser Risikogebiete jenseits der Landesgrenzen demonstrierte man Wachsamkeit, trennte zunächst jedoch implizit zugleich das eigene Territorium von diesem Risiko ab. Die Errichtung von Barrieren zwischen scheinbar sicheren und gefährlichen Zonen und Menschengruppen ist ein bekanntes kulturelles Schema im Umgang mit Ansteckung und Krankheit. So sprach das Magazin Der Spiegel von AIDS anfänglich als Schwulenpest. Die Medizin nannte das neue Phänomen zunächst Gay-Related Immune Deficiency. Solche Einordnungsversuche halten die Krankheit zwar in der Vorstellung auf Distanz, können zugleich aber zu ihrer wirklichen Ausbreitung beitragen. Im Fall von Covid-19 führte diese Praxis dazu, den Normalbetrieb in den scheinbar sicheren Zonen noch einige Wochen weiterlaufen zu lassen. Irgendwann ließ sich das Virusproblem nicht mehr länger auslagern. Der Feind befand sich längst innerhalb der Mauern und die Frontverläufe verschoben sich ins Innere des Territoriums. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, sprach vom größten Einsatz im Innern in der Geschichte der Bundeswehr. Doch geht es dabei vor allem um unterstützende Maßnahmen durch Krankenhäuser, Sanitätseinheiten und Transportkapazitäten der Armee. Die regulären Truppen spielen eine Nebenrolle. Andere Kombattantinnen rücken in den Vordergrund des Geschehens. Bundeskanzlerin Merkel sagte in ihrer Fernsehansprache, das Krankenhauspersonal stehe in diesem Kampf in der vordersten Linie. Die Autorin Jagoda Marinic ergänzt, Frauen sind wie die unsichtbare Armee, auf die sich Familien und der Staat verlassen. Dieser metaphorische Krieg hat viele unkonventionelle Schauplätze. Es ist Krieg, das heißt auch, es herrscht Burgfrieden. In der Corona-Krise scheint es keine Parteien mehr zu geben. Lohnkonflikte und Auseinandersetzungen über die Arbeitsbedingungen sind wochenlang verschwunden. Kapital und Arbeit sitzen angeblich im selben schwarz-rot-goldenen Rettungsboot. In einer gemeinsamen Pressemitteilung verlautbarten der Vorsitzende des DGB, Rainer Hoffmann, und Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer, die Sozialpartner stellen gemeinsame Verantwortung in der Corona-Krise über Differenzen. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände haben sich in Krisenzeiten stets gemeinsam und verantwortungsvoll für das Gemeinwohl eingesetzt. Die Gewaltenteilung ist auf dem Rückzug. Dafür ist die Polizei überall. In der Tagesschau wurde Mitte März beiläufig erwähnt, man suche nach Möglichkeiten, die Regierung auch ohne den Bundestag handlungsfähig zu halten. Die Kriegsmetaphorik eignet sich gut zur weiteren Stärkung der Exekutive. Autoritäre Kräfte wissen die Gelegenheit zur Machtausweitung zu nutzen. In Ungarn und Slowenien kam es zu rechten Corona-Coups. Die Maßnahmen sind nicht deshalb beunruhigend, weil sie einen schroffen Bruch mit dem Status quo darstellten. Sie sind beunruhigend, weil sie bestehende gesellschaftliche Entwicklungen verschärfen. Das 2019 neu verabschiedete sächsische Polizeigesetz stellt es etwa polizeilicher Willkür anheim, präventiv sogenannte Gefährder zu bestimmen, sie durch elektronische Fußfesseln an bestimmte Orte zu binden und mit Kontaktverboten zu belegen. Die Praxis der polizeilichen Ausweisung sogenannter Gefahrengebiete verbreitet sich seit den 90er Jahren und kommt vor allem in migrantisch oder linksgeprägten Vierteln zur Anwendung, etwa auf der Leipziger Eisenbahnstraße oder im Hamburger Schanzenviertel. In diesen Gebieten kann die Polizei Grundrechte suspendieren und so einen örtlich begrenzten Ausnahmezustand schaffen. Die Ausnahmen werden oft zur Regel. Die Versicherung, die neuen Maßnahmen seien zeitlich begrenzt, ist wenig beruhigend, da sich die Pandemie vielleicht noch 1-2 Jahre hinziehen kann und die Kriterien für eine Beendigung der Maßnahmen intransparent sind. Vor allem aber droht die Vergesslichkeit der Institutionen, vor der der Soziologe Heidmeier warnt. Wenn Macht mal ausgedehnt ist, geben solche Institutionen ihre Macht nicht freiwillig wieder her. Das ist die Erfahrung aus der Geschichte. Das Vertrauen in das Katastrophenmanagement des Staates ist groß, auch in der Linken. So rechnet in der Tageszeitung Junge Welt Felix Bartels die Sorge um die individuellen Freiheitsrechte zu den Spielarten des Asozialen in der Pandemie. Kritik am bürgerlichen Staat führe zum antikommunistischen Eifer. Der Verzicht auf Bürgerrechte dient vermeintlich unmittelbar dem höheren Zweck des Überlebens, als dessen Treuhänder der Leviathan vermutet wird. Dabei kommt kaum zu Bewusstsein, wie unangemessen die Kriegsmetaphorik im Zusammenhang mit dem erklärten Wunsch der Lebensrettung ist. Gerade im Krieg töten Staaten gezielt. Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. In ihm zwingt eine Partei ihrem Feind gewaltsam den eigenen Willen auf. Die Covid-19-Pandemie hingegen ist eine Gesundheits- und Fürsorgekrise, in der die Sorge um uns selbst und unsere Mitmenschen im Mittelpunkt stehen sollte. Wie im Krieg gibt es auch in der Pandemie viele Tote zu beklagen. In Hotspots wie dem norditalienischen Bergamo starben zeitweise 7-mal so viele Menschen wie im Vergleichszeitraum vergangener Jahre. Militärlastwagen transportierten Leichen ins Krematorium. Zivile Begräbnisrituale wurden ausgesetzt. Bilder von Massengräbern aus New York und anderen Städten gingen um die Welt. Ist der Krieg als gewaltsam ausgetragener Interessenkonflikt von Kollektivsubjekten kein geeignetes Modell, um dieses Massensterben zu begreifen? Das Virus ist kein Gegner, dem man gewaltsam seinen Willen aufzwingen kann. Anstatt das Geschehen mit schicksalhaften Metaphern zu überdecken, sind die vielfältigen sozialen Mechanismen zu analysieren, durch die der Kapitalismus zur Pandemie beigetragen hat. Vom Raubbau an der Natur, der in Form von Entwaldung und Agrarindustrie zur Übertragung von Viruskrankheiten von Tieren auf Menschen beiträgt, über den politischen Druck des Kapitals, um die Schließung von Ansteckungsorten wie Schulen, Fabriken, Fußballstadien, Après-Ski-Clubs etc. zu verhindern, bis hin zum desolaten Zustand des Gesundheitssystems. Überall schafft das System der Plusmacherei den fruchtbaren Nährboden für die Katastrophe. Ein vielbemühtes Schlagwort im Zusammenhang mit Krieg und Heldentum ist die Systemrelevanz. Auf die ideologischen Implikationen dieser kybernetischen Ausdrucksweise hat Charlotte Wiedemann hingewiesen. Die nüchtern daherkommende Redeweise von der Gesellschaft als System ist gerade in ihrer technischen Neutralität gefährlich. In dieser Vorstellung werden die einzelnen Arbeiterinnen als fungible Komponenten eines Apparats vorgestellt, die den Laden am Laufen halten und bei Ausfall ersetzt werden. Wenn die soziale Maschine im Notstand ins Stocken gerät, kann der Staat jene Teile beschlagnahmen, die für das Funktionieren des Systems unentbehrlich sind. So stellte Spanien den privaten Gesundheitssektor unter staatliche Direktive. Präsident Trump wies General Motors dazu an, die Produktion auf Beatmungsgeräte umzustellen. Dabei griff er auf ein Gesetz aus der Zeit des Koreakriegs vor 70 Jahren zurück. Die Verwandtschaft solch dirigistischer Eingriffe mit der Kriegswirtschaft ist also nicht zu übersehen, auch wenn der Staat im Lockdown nicht im Sinne einer allgemeinen Mobilmachung, sondern eher im Sinne einer Demobilisierung von Arbeitskräften eingriff, indem vor allem im Bereich der Dienstleistungen ganze Sektoren zwangsweise stillgelegt wurden. Linke Kommentatoren wie Raul Selig sehen in solchen Notmaßnahmen etwas Utopisches. Verstaatlichungen seien nicht länger als sozialistisches Teufelszeug tabuisiert, sondern stünden endlich auf der Tagesordnung. Auch ein Teil der Klimaschutzbewegung nutzt Krieg und Ausnahmezustand als positive Referenzmodelle für die Agitation, wenn er die Ausrufung des Klimanotstands fordert, oder die vage geplante grüne Transformation der Wirtschaft mit den Anstrengungen der Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg vergleicht. Solche Ideen stehen in einer fatalen Tradition, die der Rätekommunist Willi Huhn in seinen Studien zum Etatismus der Sozialdemokratie bis in die Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung zurückverfolgt hat. In weiten Teilen der Bewegung waren die Vorstellungen sozialistischer Emanzipation bereits im Kaiserreich auf den Staat zentriert, den man als Statthalter vernünftiger Allgemeinheit in einer Welt des privaten Egoismus missverstand. Die Kriegswirtschaft ab 1914 gab diesen Sozialisten daher Anlass zur Freude, führte sie doch zur staatlichen Planung und Leitung des Wirtschaftslebens durch die oberste Heeresleitung. An die Stelle der Anarchie des Marktes tritt die staatliche Organisation, durch die jede Arbeit unmittelbar zum Dienst an der Nation wird. Heute wie damals nimmt die etatistische Linke keinen Anstoß daran, dass die Proletarisierten im sogenannten Kriegssozialismus nicht als Subjekte der Politik, sondern als Material zum Verschleiß vorkommen. Denn die staatlichen Eingriffe in die unternehmerische Freiheit erstrecken sich auch heute auf die menschliche Arbeitskraft, die notfalls als systemrelevante Komponente mit Zwang requiriert werden soll. Ende März 2020 legte die nordrhein-westfälische Landesregierung einen Gesetzentwurf vor, der die Zugriffsrechte auf medizinisches Personal drastisch ausweitete. Nach der Vorlage sollen ausgebildete Ärzte, Pflege- und Rettungskräfte zukünftig zum Dienst verpflichtet werden können, auch wenn sie nicht in diesen Berufen arbeiten oder im Ruhestand sind. In Bayern kann die Katastrophenschutzbehörde sogar von jeder Person die Erbringung von Dienst-, Sach- und Werkleistungen verlangen, wenn es zur Abwehr einer Katastrophe, etwa einer Gesundheitskatastrophe, erforderlich ist. Diese Eingriffe in Arbeitsrecht und Berufsfreiheit stellen Schritte zu einer autoritären Transformation der Arbeitswelt dar. Die Pandemie strukturiert das Zeitempfinden. Die Welt vor der Corona-Krise scheint merkwürdig entrückt und beinahe irreal, was sowohl für die einst gewohnten Alltagsroutinen gilt, als auch für das Weltgeschehen. Diese Wahrnehmung ist trügerisch, denn kein Ereignis ist derart disruptiv, dass eine historische Tabula rasa entstünde. Doch auch das entgegengesetzte Extrem lässt sich beobachten. Die israelische Psychoanalytikerin Merav Roth wies darauf hin, dass die menschliche Psyche in Krisensituationen zum Konservatismus neigt. Um das innere Schwanken zwischen Hoffnung und Verzweiflung, Angst und Zuversicht zu beruhigen, blättern wir durch die Möglichkeiten in unserem inneren Fotoalbum und kleben klare Bilder aus der Vergangenheit an die Wand der Zukunft, die noch in Dunst gehüllt ist. Dieser Mechanismus ermöglicht eine abgeklärte Prognostik, geht jedoch mit einem Verlust historischer Erfahrung einher. Für das Verständnis der historischen Situation ist die Einbeziehung längerer, kontinuierlicher Entwicklungstendenzen ebenso unerlässlich wie ein Sensorium für die irritierenden Momente des Neuen. Die Weltwirtschaft befand sich bereits seit geraumer Zeit im Abschwung. Dieser Abschwung folgte auf einen Wiederaufschwung nach der Krise von 2007 bis 2009, der seinerseits der schwächste in der Geschichte des Kapitalismus war. Die Wirtschaft wuchs schleppend, Investitionen waren niedrig, die Schuldenlast von Staaten, Unternehmen und Privathaushalten dafür enorm. Während Löhne stagnierten und Arbeitsbedingungen schlechter wurden, griff die Austeritätspolitik, soziale Sicherungssysteme und die öffentliche Daseinsvorsorge an, um Profite und Staatshaushalte zu sanieren. Die Klassengegensätze sind schroffer und kenntlicher geworden. Von einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft spricht kein Mensch mehr. Vielerorts entkleidet sich der Kapitalismus dabei seiner liberalen politischen Formen. Weltweit formieren sich Varianten eines autoritären Kapitalismus. So ist etwa der Indikator für Pressefreiheit bzw. ihre Einschränkung, den die Organisation Reporter ohne Grenzen errechnet, seit seiner Einführung im Jahr 2013 um 12% gestiegen. 2019 war ein Jahr heftiger politischer und sozialer Kämpfe, ein Jahr der Massenproteste, Aufstände und des Sturzes von Regierungen, vor allem in der Karibik und Lateinamerika, Nordafrika und dem Nahen Osten. Seit dem Ausbruch der Pandemie machen Bilder leergefegter Metropolen die Runde. Der Soziologe Hartmut Rosa begrüßte das Virus als radikalsten Entschleuniger unserer Zeit. Delfine in Venedigs Kanälen waren vielgeklickte Symbolbilder für Heilung und Versöhnung. Doch trotz der Ausgangssperren der Regierungen besteht enormes Konfliktpotenzial. Denn die Pandemie beseitigt keinen der Missstände, die die Massen jüngst auf die Straße trieben. Stattdessen verschlechtert sich ihre materielle Situation weiter. Wer noch Arbeit hat, muss sie unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen verrichten. Wer seine Arbeit verliert, sieht der Verelendung entgegen. Obwohl die Zentralbanken der westlichen Nationalökonomien mit beispiellosen Maßnahmen zunächst die Verlaufskurve der Finanzpanik abflachten, wie Alan Toos es ausdrückt, entwickeln sich die Lebensbedingungen der ungeheuren Mehrzahl global verheerend. Wie die Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft 2009 in ihren Thesen zur Krise festhielten, gibt es keine Krise des Kapitals, die nicht zugleich eine Krise der Lohnarbeit wäre. Ihre Krise ist immer unsere, weil Sie und wir nicht auf verschiedenen Planeten leben, sondern Pole eines gesellschaftlichen Verhältnisses bilden. Die Internationale Arbeitsorganisation geht davon aus, dass weltweit über 300 Millionen Vollzeitstellen im zweiten Quartal 2020 gestrichen werden. Etwa die Hälfte der Arbeitskräfte auf der Erde ist in ihrer Existenzgrundlage bedroht, wobei informell Beschäftigte besonders hart getroffen werden. Auch in den hochindustrialisierten Ländern leben viele von der Hand in den Mund und können nicht auf Ersparnisse zurückgreifen. In den USA haben im April nur noch 69% der Mieter ihre Miete gezahlt. Hinzu kommen empfindliche Störungen globaler Nahrungsversorgungssysteme, unter anderem durch Ausfuhrverbote und unterbrochene Lieferketten. Preissteigerungen und mangelndes Angebot könnten demnächst Hungersnöte biblischen Ausmaßes verursachen, warnt der Leiter des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Bürgerliche Kommentatoren befürchten, dass aus dem metaphorischen Krieg gegen das Virus schon bald reale Bürgerkriege hervorgehen könnten. Die Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg warnte: Überall, wo Covid-19 ankommt, verschärft es die ungleichen Bedingungen, die bereits vorher bestanden. Das wird in Kürze zu sozialen Unruhen führen, bis hin zu Aufständen und Revolutionen. Bitterkeit wachsen und schon bald können diese Leidenschaften sich in neue populistische oder radikale Bewegungen verwandeln, mit dem Vorsatz, jedes Ancien Regime wegzufegen, das sie als ihren Feind begreifen. Aus Sicht des Bürgertums drohen die irrationalen Leidenschaften der Massen, die vernünftige Ordnung der Welt ins Chaos zu stürzen. Das Aufbegehren der Unterdrückten erscheint selbst als eine Art Naturkatastrophe. Die Übergänge zwischen der Bekämpfung unbotmäßiger Arbeiter und der Bekämpfung von Naturkatastrophen waren auch historisch fließend, wie etwa die Geschichte der technischen Nothilfe in der Weimarer Republik zeigt. Tatsächlich übersetzten sich die schockartigen materiellen Verschlechterungen im Zuge der Covid-19-Pandemie sofort in Proteste und Kämpfe in aller Welt, die von neuen Blogs wie »Solidarisch gegen Corona« und Fever Struggle dokumentiert werden. In einigen Ländern wurden Supermärkte geplündert. In Städten wie New York laufen die größten Mietstreiks seit beinahe einem Jahrhundert an. Es gründeten sich Netzwerke gegenseitiger Hilfe. Wilde Streiks und Arbeitsniederlegungen grassieren. Nach Beobachtungen von Kim Moody dominierten zunächst vor allem die Forderungen nach Gesundheitsschutz und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Mittlerweile machen sich die finanziellen Engpässe der Unternehmer bemerkbar und es regt sich vermehrt Widerstand gegen Entlassungen und nicht bezahlte Löhne, etwa in zahlreichen italienischen Standorten des Paketzustellers TNT, bei Pizza Hut in London und in Textilfabriken in Bangladesch und Myanmar. Die Londoner Angry Workers schrieben, einige Lohnabhängige hätten in den Auseinandersetzungen der vergangenen Monate begrenzte, aber reale Schritte in Richtung Arbeiterkontrolle gemacht, indem sie die Entscheidungsgewalt darüber einforderten, ob, was, zu welchem Zweck, unter welchen Bedingungen produziert wird. So erzwangen beispielsweise 5000 Arbeiter bei Mercedes im spanischen Vitoria die Werksschließung durch Sitzblockaden. US-amerikanische Arbeiter bei General Electric forderten die Umstellung ihrer Produktion von Flugzeugmotoren auf Beatmungsgeräte. Die italienische Basisgewerkschaft C-Cobas hielt ihre Mitglieder in der Logistik an, nur noch die Distribution von Lebensmitteln und medizinischen Gütern zu besorgen. In Anbetracht dieser Ansätze proletarischer Selbstorganisation in der Krise diagnostizierte Ben Tarnoff im US-amerikanischen Commune Magazine, die Gegenwart lasse eine Revolution zumindest denkbar erscheinen. Die kollektiven Überlebensstrategien enthielten möglicherweise die Keime einer neuen Welt, da sie Schauplätze direkter Demokratie, gesellschaftlicher Macht und kollektiver Bedürfnisbefriedigung schaffen. Die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt, könne nur in den autonomen Aktionen der Proletarisierten und nicht in den Wahlkampagnen von Präsidentschaftsbewerbern ihren Ausgangspunkt finden. Vorsicht vor allzu optimistischen Einschätzungen ist gleichwohl angeraten. Die bisherigen Kämpfe im Frühjahr 2020 blieben großteils defensiv, kurzlebig und mit wenigen Ausnahmen wie der transnationalen Koordinierung von Amazon-Beschäftigten lokal isoliert. Die Revolution mag denkbar werden, gedacht wird sie bislang kaum. Die Widersprüche der alten Welt vertiefen sich, aber die Konturen einer neuen Welt zeichnen sich derzeit ebenso wenig ab wie der Weg dorthin. Statt einer positiven Aufhebung der Verhältnisse könnte auch eine gesellschaftliche Regression eintreten, verschärfte Konkurrenz im Hauen und Stechen um Marktanteile, exklusive Solidarität im Kampf um Arbeitsplätze und Wohlfahrtsleistungen. Werden die Regierungen die Krise meistern? Wird sich die Weltgesellschaft kannibalisieren? Oder werden sich sozialrevolutionäre Bewegungen formieren? Das sind praktische Fragen, auf die nur die wirklichen, lebendigen Menschen eine Antwort geben können. Damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Heute 2020, ein neuer Schub. Wir haben 8 Beiträge gehört. Zum Anfang einen längeren von Rainer Trampert, dann Anton Landgraf, Karl Melchers und Axel Berger. Und in der 2. Stunde dann Christian Stock, Anton Landgraf, Bernhard Pirkel. Und zum Schluss wieder einen längeren von Johannes Hauer. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM. Auf Wiederhören.